Kundgabe 3736. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.4.1946. Enthüllen der Gesinnung. Die innerste Gesinnung der Menschen wird offenbar werden, so ihr in großer irdischer Not ihnen das Evangelium bringet, so ihr mein Wort ihnen darbietet als Trost und Hilfe. Wie ein Versinkender wird mancher Mensch nach dem letzten Rettungsanker greifen und aus meinem Wort sich die Kraft holen, die er benötigt, um die irdische Not zu überwinden. Während andere sich gleichgültig oder ablehnend verhalten werden, die Lichtträger verspotten oder gar bedrohen werden. Denn die große Not wird jegliche Tarnung herabziehen. Und das wahre Gesicht wird zum Vorschein kommen bei Menschen, die den Schein noch warten zuvor, gläubig zu sein, und dann jeglichen Glauben hingeben, die das Erdenleben verwünschen und mich als Schöpfer und Lenker des Himmels und der Erde verfluchen, so sie noch im Inneren an eine Macht glauben, die stark ist und diese Not dennoch zulässt. Und diese sind es, die meinem Gegner hörig sind, die bewusst allem den Kampf ansagen, was sich für mich bekennet. Denn der Fluch wider mich, den sie nicht auszusprechen brauchen, doch innerlich oft herausstoßen durch finstere Gedanken, fällt auf jene zurück und treibt sie gänzlich in die Hände meines Gegners, der sie benützet zu offenem Wirken gegen mich. Und auch diese müssen durch die Not dazu gezwungen werden, sich zu entäußern. Sie müssen offen Stellung nehmen und sich klar werden darüber, was sie glauben. Und diese Stellungnahme wird erfolgen, so ihr ihnen mein Wort predigt, das von meiner Liebe zeugt, das Liebe lehret und zur Liebe erziehen soll. Es ist eine schwere Prüfung, die ich an den Menschen vornehme. Und doch ist sie nicht zu umgehen angesichts des Endes, dem ihr alle näher seid, als ihr denkt. Und wer sich nicht bewähret in Tagen der Not, wer nicht in dieser den Weg zu mir findet, der hat keinen Glauben in sich. Und ob er diesen auch durch Worte versichern möchte. Kraftspendend wird mein Wort die wahrhaft Gläubigen berühren und ihre Not lindern. Doch wer sich auflehnet wider euch, so ihr ihnen mein Wort bringet, der enthüllet sein Inneres. Und dieses ist weder aufnahmefähig noch willig. Und also spüret er auch nichts von der Kraft meines Wortes. Und ihr werdet daher argen Verfolgungen ausgesetzt sein. Ihr werdet bedroht werden und müsset dann standhalten wider eure Feinde. Doch auch dieses sage ich euch zuvor, auf dass ihr nicht irre werdet an meinem Wort, auf dass ihr auch dann noch stark bleibet, weil ihr wisset, dass die Auswirkungen eurer Arbeit für mein Reich ganz verschieden sein werden, immer dem inneren Denken dessen entsprechend, dem ihr mein Evangelium verkündet. Und so der Satan schon Besitz ergriffen hat von einer Menschenseele, so wird dieser euch auch sein wahres Gesicht zeigen. Er wird mich verspotten und verlästern und euch als meine Boten desgleichen. Doch dann fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch, jederzeit, so ihr für mich und mein Reich tätig seid. Und ich werde euch schützen, auch den ärgsten und feindseligsten Angriffen gegenüber. Doch dann zieht weiter und haltet euch nicht bei jenen auf, die ihr offensichtlich als meine Gegner erkennet. Traget das Licht, meine göttliche Liebe lehre weiter, und bringet es denen, die Kraft und Stärkung benötigen und euch dankbar sind für die Darbietung meines Wortes. Und lasset euch nicht abschrecken von denen, die euch anfeinden, denn auch das soll mein Wort bezwecken, dass die Menschen ihr Inneres enthüllen, dass sie offen Stellung nehmen zu meiner Gabe und also auch zu mir, der ich sie dadurch zum Entscheid drängen will, bevor das letzte Ende kommt. Amen.